Abschnitt 10 aus Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 61. Kapitel, in welchem Nicholas und Käthchen die gute Meinung aller weltklugen Leute verwirken. An dem folgenden Morgen, nachdem Brooker sein Bekenntnis abgelegt hatte, kehrte Nicholas nach Hause zurück. Er selbst sowohl als die Seinigen waren beim Wiedersehen lebhaft bewegt, denn Smike war ihnen allen durch die Innigkeit und Wahrheit seines Gefühls wie durch seine liebevollen Gesinnungen teuer geworden, und sein Zustand und seine Schicksale hatten ihr Mitleid je länger, desto stärker in Anspruch genommen. »Ich bin überzeugt«, sagte Mrs. Nickleby unter einem reichlichen Tränenstrome, »dass ich in ihm den eifrigsten, aufmerksamsten und besten Menschen verloren habe, den ich jemals zum Hausgenossen hatte. Natürlich dich ausgenommen, mein lieber Nicholas und Käthchen und deinen seligen Vater und die geschickte und diensteifrige Wärterin, die mit dem Leinen und den 12 kleinen Gabeln durchging. Es ist mir fast unmöglich, in den Garten, den er so sorgsam bestellte, oder in sein kleines Zimmer zu gehen, wo noch so manches Hausgerät an ihn erinnert, das er machte, um uns zu erfreuen. Es wird dir bis an das Ende deines Lebens wohltun sein, lieber Nicholas, daran zu denken, wie gütig du immer gegen ihn warst, so wie mir das Andenken daran stets zur Freude gereichen wird, dass ich jederzeit so schön mit ihm harmonierte und dass er mich so unsäglich lieb hatte. Ich kann es mit Worten nicht sagen, wie betrübt ich bin.« Wie tief bewegt Käthchen war, lässt sich leicht denken. Madeline teilte den allgemeinen Schmerz und die kleine Miss La Creevy, die bei der Nachricht von Smikes Tode sogleich gekommen war, um die Betrübten zu trösten und aufzurichten, setzte sich, als Nicholas in das Haus trat, auf die Treppe, brach in Tränen aus und wollte gar lange keinen Trost annehmen. Nicholas redete ihr indes kräftig zu, und sie sagte endlich, obwohl noch immer schluchzend, »Ja, ja, Sie haben in dem allen sehr recht, ich sollte die Sache auch so ansehen, bin aber eine unverständige, gottlose kleine Närrin, wie ich sehr wohl weiß.« Die gute Seele bemühte sich, die Herrschaft über sich selber wieder zu erlangen, und versuchte zu lachen. Ihr Lachen und Weinen kämpften eine Zeit lang um die Oberherrschaft, und das Ende davon war, dass die Schlacht unentschieden blieb und dass Miss La Creevy Krämpfe bekam. Nicholas bedurfte der Ruhe. Er ging in sein Schlafzimmer, warf sich angekleidet auf sein Bett und schlief sogleich ein. Als er erwachte, sah er Käthchen an seinem Lager sitzen. Sie beugte sich nieder und küsste ihn, sobald er die Augen aufgeschlagen hatte. »Ich bin heraufgekommen, um dir zu sagen, wie froh ich darüber bin, dass du wieder bei uns bist. Uns hat nach deiner Rückkunft so sehr verlangt, die Mutter und mich und Madeline. Du schriebst in deinem letzten Briefe, dass sie vollkommen wohl wäre,« sagte Nicholas etwas hastig und sich verfärbend. »Ist in meiner Abwesenheit nicht die Rede davon gewesen, was die Brüder mit ihr im Sinne haben mögen?« »Ganz und gar nicht«, erwiderte Käthchen. »Ich kann nicht ohne Schmerz daran denken, mich von ihr zu trennen, was du doch sicher nicht wünschen wirst, Nicholas.« Nicholas verfärbte sich abermals, setzte sich mit seiner Schwester an das Fenster und sagte, »Nein, Käthchen, ich wünsche es nicht. Ich will dir bekennen, was ich sonst niemandem bekennen würde. Ich liebe sie.« Käthchens Augen begannen zu leuchten. Sie wollte antworten, allein Nicholas legte die Hand auf ihren Arm und fuhr fort. »Niemand darf es erfahren, und sie selbst am allerwenigsten. Sie darf es nie erfahren, ich sage nie, obwohl niemals ein langer Tag ist. Ich denke bisweilen, dass die Zeit kommen könnte, wo ich ihr alles offen sagen dürfte. Allein sie ist weit entfernt. Viele Jahre liegen zwischen ihr und der Gegenwart, und kömmt sie daher, so werde ich ein so ganz anderer sein, werden die Tage der Jugend und der jugendlichen Gefühle so weit hinter mir liegen, dass mir die Hoffnung als gänzlich träumerisch erscheinen muss und dass ich sie mir lieber selbst zerstören und der langen Pein damit ein Ende machen will, statt sie zu nutzloser Selbstquälerei mit mir herumzutragen. Ich habe in meiner Abwesenheit an unserem armen Freunde ein abermaliges, lebendiges Denkmal der Großmut des trefflichen Brüderpaars fortwährend vor Augen gehabt. Ich will sie, so viel an mir ist, verdienen, und wenn ich in meiner Pflicht gegen die Brüder vor meiner Abreise geschwankt habe, so bin ich jetzt entschlossen, sie desto strenger zu erfüllen und weiteren Versuchungen mich zu entziehen. Ehe du noch ein Wort sagst, lieber Nikolas, fiel Käthchen erblassend ein, musst du hören, was ich dir mitzuteilen habe. Ich kam deshalb und hatte nur den Mut nicht. Sie brach in Tränen aus. Nikolas redete ihr zu und sagte endlich, ich glaube zu wissen, was du mir mitteilen willst. Betrifft es nicht Frank Wohlgemut? Käthchen ließ den Kopf auf die Schulter sinken und bejaherte unter Schluchzen. »Und er hat dir seine Hand angeboten?« fuhr Nikolas fort. »Ist es das?« »Schon gut, schon gut. Du siehst wenigstens, dass es nicht so ganz schwer ist, es mir zu sagen. Er bot dir also seine Hand an?« »Die ich zurückwies,« sagte Käthchen. »Und warum?« »Ich sagte ihm alles, was du der Mutter gesagt hast. Ich will dir gestehen, und ich war außerstande, es ihm zu verbergen, dass es mir sehr, sehr schwer wurde, aber ich habe es mit Festigkeit getan und ihn gebeten, mich nicht wiederzusehen.« »Du bist mein braves, herrliches Käthchen«, rief Nikolas sie an die Brust drückend aus. »Ich wusste, dass du so handeln würdest.« »Er gab sich große Mühe, mich zur Änderung meines Entschlusses zu bestimmen«, sagte Käthchen, »und erklärte, dass er sowohl seine Oheime als dich von dem Schritte, den er getan, auf jeden Fall in Kenntnis setzen würde. Ich fürchte«, fügte sie mit bebender Stimme hinzu, »dass ich ihm nicht stark genug gesagt hatte, welch einen hohen Wert eine so uneigennützige Liebe in meinen Augen haben müsste«, und wie inbrünstig ich für sein künftiges Glück beten würde. Wenn du mit ihm sprichst, willst du es ihm sagen? Glaubst du aber, Käthchen, dass ich, da du dem als recht und ehrenhaft Erkannten ein solches Opfer gebracht hast, vor dem von mir zu bringenden zurückschrecken würde? Deine Lage ist nicht dieselbe, Nikolas. Sie ist dieselbe. Madeline ist keine nahe Anverwandte unserer Wohltäter, doch ebenso eng durch ebenso teure Bande mit ihnen verbunden. Sie teilten mir ihre Geschichte besonders deshalb mit, weil sie ein unbegrenztes Vertrauen in mich setzten, weil sie glaubten, dass ich treu und fest wäre wie Stahl. Wie niedrig würde es von mir sein, aus den Umständen, die Madeline hierher versetzt haben, oder aus dem geringen Dienste, den ich so glücklich war, ihr leisten zu können, Nutzen zu ziehen und Schritte zu tun, ihre Neigung zu fesseln, wovon die Folge, wenn es mir gelänge, die sein müsste, dass den Brüdern ihr Lieblingswunsch vereitelt würde, sie zu ihrem Kinde zu machen, dass ich den Anschein auf mich ladete, mein Glück auf ihr Mitleid mit dem jungen Mädchen gründen zu wollen, dass ich so hinterlistig und unwürdig berückt, indem ich ihre Dankbarkeit, ihre besten Herzensgefühle zu meinem Vorteile benutzt, ihr Missgeschick eigennützig ausgebeutet hätte. Haben mir die Brüder nicht schon genug und über genug Verbindlichkeiten auferlegt? Ich bin entschlossen, dieses Gewicht von meiner Seele zu entfernen, habe vielleicht jetzt schon Unrecht getan und werde noch heute, Mr. Wohlgemut, meine wahren Beweggründe ohne Rückhalt enthüllen und ihn dringend bitten, auf der Stelle einen anderen Zufluchtsort für die junge Dame zu erwählen. Noch heute, Nikolas? Sogar bald? Ich habe es wochenlang überlegt, und warum sollte ich es aufschieben? Du wirst doch nicht abraten, Käthchen. Du weißt, dass du reich werden kannst. Ja, ich kann reich werden, sagte Nikolas mit einem traurigen Lächeln, und alt. aber reich oder arm, alt oder jung, wir werden immer dieselben gegeneinander sein und darin liegt unser Trost. Bleiben wir beieinander, so werden wir nimmer einsam und es wird ein neues Glied der uns verbindenden starken Kette sein, wenn wir keine neuen Verbindungen anknüpfen. Es scheint nur gestern, Käthchen, dass wir Spielkameraden waren, und es wird nur morgen scheinen, dass wir gesetzte alte Leute sind und auf unsere jetzigen Sorgen und Ängste zurückblicken, wie wir der kleinen Kümmernisse unserer Kinderjahre gedenken und uns mit einem wehmütigen Vergnügen der Zeit erinnern, wo sie unsere Gemüter bewegen konnten. Wir werden dann vielleicht auch dankbar für die Prüfungen sein, die uns einander so teuer machten und unsere Tage in den Strom hineinlenkten, auf welchem wir so still und friedlich hinabgeglitten sind. Und die jungen Leute, so jung wie du und ich jetzt, Käthchen, wenn sie etwa von unserem Geschicke gehört werden, mitgefühlsuchend zu uns kommen und dem unvermählten Geschwisterpaare Leiden anvertrauen, für welche sie bei der Hoffnung und Unerfahrenheit keine Teilnahme erwarten dürfen. Käthchen lächelte zu Nikolas Gemälde durch ihre Tränen, die jedoch keine Tränen des Kummers waren, obwohl sie nicht aufhörten zu fließen, nachdem er aufgehört hatte zu reden. »Habe ich nicht recht, Käthchen?« sagte er nach einem kurzen Stillschweigen. »Vollkommen, mein lieber Bruder, und ich kann es dir nicht aussprechen, wie froh ich mich fühle, so gehandelt zu haben, wie du es gewünscht hast.« »Es schmerzt dich nicht?« »Nein, es schmerzt mich nicht, getan zu haben, was recht und ehrenhaft war. Doch schmerzlich ist es mir, dass alles so hat kommen müssen. Zum wenigsten beklage ich es bisweilen und dann wieder, ach, ich weiß nicht, was ich spreche. Ich bin nur ein schwaches Mädchen, Nikolas, und es hat mich sehr, sehr erschüttert.« Hätte Nikolas 10.000 Pfund im Vermögen gehabt, er würde mit Freuden den letzten Heller hingegeben haben, um der Schwester Glück zu begründen. Er vermochte indes nicht mehr zu tun, als sie durch liebevolle Worte zu trösten, die aber so liebevoll, so ermutigend waren, dass Käthchen die Arme um seinen Nacken schlang und nicht mehr weinen zu wollen erklärte. »Wer«, dachte Nikolas stolz, als er nicht lange darauf zu den Brüdern ging, »wer würde sich nicht durch den Besitz eines solchen Herzens für jedes Opfer an Glücksgütern reichlich belohnt fühlen? Frank hat Geld und braucht nicht mehr, als er hat. Wo könnte es ihm einen Schatz wie Käthchen erkaufen? Und dennoch wird bei ungleichen Heiraten stets angenommen, dass der reiche Teil ein großes Opfer bringe und der arme einen guten Handel schließe. Doch ich denke wie ein Liebender oder wie ein Dummkopf, was wohl so ziemlich dasselbe sein wird.« »Ah, Mr. Nickleby«, rief ihm Tim entgegen, »seien Sie von Herzen willkommen. Wie geht es Ihnen? Sie sehen sehr angegriffen aus.« »Psst, haben Sie gehört? Das war Dick. Es ist ihm nicht wohl geworden, solange Sie abwesend waren. Er hält ebenso viel von Ihnen wie von mir selbst.« »Dick ist lange nicht so gescheit, als ich glaubte, wenn er mich seiner Beachtung nur halb so würdig hält wie Sie«, erwiderte Nikolas. »Ich will Ihnen etwas sagen«, versetzte Tim in seiner Lieblingsstellung und mit der Federspitze nach dem Käfig hinaufzeigend. »Es ist eine sehr merkwürdige Sache mit dem Vogel, dass Mr. Charles, Mr. Rudd, Sie und ich die einzigen Personen sind, die er beachtet. Sie und ich, Sie und ich, Mr. Nickleby. Doch ich bin töricht, Ihnen ebenso viel Teilnahme an dem Tierchen zuzumuten, als ich dafür empfinde. Ich wollte eigentlich von dem armen Smike aus Ihrem Munde hören. Sprach er von den Gebrüdern Wohlgemut?« »Oft, sehr oft«, sagte Nikolas. »Das war recht von ihm«, rief Tim aus und wischte sich die Augen. »Das war sehr recht von ihm.« »Und auch ihrer«, gedachte er manch liebes Mal und hat mich wiederholt gebeten, sie herzlich von ihm zu grüßen. Tat er das wirklich? Ich wollte, wir hätten ihn in der Stadt begraben können. Es gibt in ganz London keinen Kirchhof wie den kleinen gegenüber am Square. Er ist rundherum von Comptoirs eingeschlossen und geht man an einem schönen Tage hinein, so kann man durch die offenen Fenster die Bücher und Schränke sehen. Und er hat mich grüßen lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich meiner erinnert. Hätte es nicht gedacht. Oh, der liebe, gute Mensch. Tim war so gerührt, dass er das Gespräch für den Augenblick nicht fortzusetzen vermochte. Nicholas begab sich daher in Bruder Charles' Zimmer. Er hatte seine Festigkeit bis dahin nur durch eine gewaltsame Anstrengung behauptet, die ihn nicht wenig Mühe gekostet. Der herzliche Empfang, aber die aufrichtige Teilnahme des guten alten Mannes ergriffen ihn so tief, dass er sein Herzleid nicht mehr zu verbergen imstande war. »Fassen Sie sich, mein lieber Herr«, sagte Bruder Charles, »wir dürfen uns dem Schmerze nicht zu sehr hingeben. Wir müssen Leid und Kummer ertragen lernen und uns erinnern, dass es selbst für den Tod an manchfachem Troste nicht fehlt. Je länger der arme Smike gelebt hätte, desto unglücklicher würde er nur durch seine Geistesschwäche geworden sein. Es ist so am besten, mein lieber Mr. Nickleby.« »Ja, es ist in der Tat so am besten.« »Das habe ich auch schon gedacht, Sir«, sagte Nicholas. »So ist es recht«, fuhr der wackere Alte fort, der fast ebenso überwältigt war, wie es der ehrliche Tim gewesen. »So ist es recht. Wo ist mein Bruder Red? Mr. Linkinwater, wo ist mein Bruder Red?« »Er ist mit Mr. Trimmers ausgegangen, um den unglücklichen Mann in das Hospital bringen zu lassen und eine Wärterin für die Kinder zu besorgen.« »Mein Bruder Red ist ein braver, ein großer Mensch«, rief Bruder Charles die Tür wieder schließend und zu Nicholas zurückkehrend. »Er wird hoch erfreut sein, Sie wiederzusehen. Wir haben jeden Tag von Ihnen gesprochen.« »Um Ihnen die Wahrheit zu gestehen, Sir«, sagte Nicholas, nicht ohne ein natürliches Stocken, »ich freue mich, Sie allein gefunden zu haben, denn es drängt mich, Ihnen ein paar Worte zu sagen. Können Sie mir einige wenige Minuten schenken?« »Freilich«, entgegnete Bruder Charles ihn erwartungsvoll anblickend. »Reden Sie, mein lieber Herr, reden Sie!« »Ich weiß kaum, wie und wo ich anfangen soll, Sir. Wenn jemals ein Sterblicher Grund gehabt hat, von Liebe und Ehrfurcht für einen anderen durchdrungen zu sein, von einer Ergebenheit, die ihm das Schwerste für denselben getan, zur süßesten Freude machen müsste, von der innigsten, den größten und treuesten Eifer erweckenden Dankbarkeit, so bin ich es, und glauben Sie mir, ich empfinde tief, dass ich es bin. Ich glaube Ihnen und fühle mich glücklich in diesem Glauben. Ich habe niemals daran gezweifelt und werde nie daran zweifeln. Nie, niemals. Sie sagen mir das so gütig, dass Sie mir den Mut zum Fortfahren stärken. Als Sie mir zuerst Ihr Vertrauen schenkten und mich beauftragten, von Zeit zu Miss Bray zu gehen, hätte ich Ihnen sagen sollen, dass ich Sie schon lange zuvor gesehen, dass Ihre Schönheit einen unauslöschlichen Eindruck auf mich gemacht und dass ich mich vergeblich bemüht hatte, Sie auszuforschen und Ihre Lebensumstände kennenzulernen. Ich sagte es Ihnen nicht, weil ich törichterweise glaubte, meine Gefühle überwinden und jede Rücksicht meiner Pflicht gegen Sie dienstbar machen zu können. »Mr. Nickleby, ich bin überzeugt, dass Sie das Ihnen bewiesene Vertrauen nicht missbraucht oder einen unwürdigen Vorteil daraus gezogen haben.« »Nein, das habe ich nicht. Obgleich ich fand, dass die Notwendigkeit der Selbstbeherrschung mit jedem Tage gebieterischer und die letztere schwerer für mich wurde, so sprach oder bezeigte ich mich doch nie anders, als wenn Sie gegenwärtig gewesen wären. Ich habe Ihr Vertrauen nicht missbraucht, bin meiner Pflicht keinen Augenblick untreu geworden. Allein die beständige Gesellschaft des liebenswürdigen Mädchens ist verderblich für meinen Seelenfrieden und könnte die Entschließungen wankend machen, denen ich bis jetzt treu geblieben bin. Mit einem Wort, Sir, ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen und bitte Sie auf das Dringendste, die junge Dame aus der Wohnung meiner Mutter ohne Verzug zu entfernen. Ich weiß, dass es jedermann außer mir, dass es Ihnen als die höchste Unbesonnenheit und Vermessenheit erscheinen muss, wenn ich Sie, welche gegenwärtig Ihre Pflegebefohlene der Gegenstand Ihrer besonderen Fürsorge ist, auch nur in Gedanken liebe. Doch wer kann Sie sehen, wie ich Sie gesehen habe und Sie nicht lieben? Dies ist meine einzige Entschuldigung. Ich vermag der Versuchung nicht zu widerstehen, meine Leidenschaft nicht zu unterdrücken, wenn ich mit Miss Bray in täglichem Umgange stehe. Ich will sie vergessen, aber noch einmal, entfernen Sie sie. Mr. Nickleby, sagte der alte Mann nach einem kurzen Stillschweigen, Sie können nicht mehr tun. Ich hatte Unrecht, einen jungen Mann wie Sie einer solchen Versuchung auszusetzen. Ich hätte die Folgen vorhersehen können. Haben Sie Dank, Sir, haben Sie Dank. Madeline soll entfernt werden. Darf ich noch um die Gunst bitten, mein verehrter Herr, dass Sie ihr mein Geständnis niemals offenbaren, damit sie meiner mit Achtung gedenken kann? Es hat mir immer Freude gemacht, Ihre Wünsche zu erfüllen. Haben Sie mir noch etwas mitzuteilen? Ja, Sir. Ich weiß es schon. Wann erhielten Sie Kenntnis davon? Als ich heute Morgen nach Hause zurückkehrte. Und Sie hielten es für Pflicht, mir sofort mitzuteilen, was Sie von Ihrer Schwester hörten? Ja, obwohl ich fast gewünscht hätte, zuerst mit Frank darüber zu reden. Frank war gestern Abend bei mir. Sie haben wohlgetan, Mr. Nickleby, sehr wohlgetan, Sir. Haben Sie abermals Dank. Nicholas bat um Erlaubnis, noch ein paar Worte hinzufügen zu dürfen. Er drückte die Hoffnung aus, dass nichts von dem, was er gesagt, zu einer Entfremdung zwischen Käthchen und Madeline oder ihm selbst und Frank führen würde. Er erzählte ausführlich, was zwischen ihm und Käthchen vor kaum einer Stunde vorgefallen war und sprach von der Schwester und ihren beiderseitigen Entschließungen so warm und offenherzig, dass ihn niemand unbewegt hätte anhören können. Schließlich wiederholte er in wenigen hastigen Worten den Ausdruck seiner Ergebenheit gegen die Brüder und sprach den Wunsch und die Hoffnung aus, in ihrem Dienste zu leben und zu sterben. Bruder Charles hörte ihn im tiefsten Stillschweigen und das Antlitz mit der Hand bedeckend an. Er hatte nicht in seinem gewöhnlichen Tone, sondern mit einer gewissen, ganz ungewöhnlichen Zurückhaltung und Verlegenheit gesprochen. Nicholas fürchtete, bei ihm angestoßen zu haben, allein der alte Herr sagte ihm, er hätte ganz recht gehandelt, was aber auch alles war. Nach einigem Stillschweigen setzte er jedoch hinzu, »Frank ist ein unbesonnener, ein sehr unbesonnener, törichter Mensch. Ich werde Sorge tragen, dass die Sache ohne Aufschub zu Ende gebracht wird. Kommen Sie in einer halben Stunde wieder zu mir. Ich habe Ihnen sonderbare Dinge zu sagen.« Sie gehen mit mir zu Ihrem Onkel. Er hat heute Nachmittag zu dem Besuche bestimmt. »Zu meinem Onkel? Mit Ihnen, Sir?« rief Nicholas aus. »Ja, mit mir. Ich werde Ihnen in einer halben Stunde mehr sagen,« erwiderte der alte Herr. Als Nicholas wieder bei ihm war, vernahm er, was sich am vorigen Abend zugetragen hatte und was für die Zusammenkunft Ralphs mit den Brüdern auf den Abend angeordnet war. Zu desto besseren Verständnisse müssen wir Ralph aus dem Hause der Zwillinge nachfolgen. Wir verlassen daher Nicholas, der durch ihre Güte und Freundlichkeit wieder einigermaßen ermutigt war, aber doch fühlte, dass sich ihr Wesen, er wusste freilich kaum wie oder worin, verändert hatte, so dass er fortwährend nicht wenig Unruhe empfand. Ende von Abschnitt 10. gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 14. November 2024.